Слава Богу за все. Gott sei Dank für alles. И у меня сегодня тема. Ich habe heute ein Thema. Называется «Беги или умри». Das heißt «Renn oder stirb». Беги или умри. Also «Renn oder stirb». Okay. Кто-нибудь из вас участвовал когда-нибудь в марафоне? Hat jemand von euch mal schon an einem Marathon teilgenommen? Знаете, что это такое, да? Wisst ihr, was das überhaupt ist? Ну, представьте, я сейчас расскажу для тех, кто не участвовал. Also, stell dir das vor, ich werde jetzt denen erzählen, der nicht daran teilgenommen hat. Немножко громче сделать меня, я себя плохо слышу. Спасибо. Ну, представь себе, что ты участвуешь в марафоне. Also, stell dir vor, du bist an einem Marathon beteiligt. И раздается пронзительный звук свистка. Und plötzlich wird ein Pfeifen ertönt. Да, на старт. Start. Ты, auf die Plätze. Ты подходишь к этой прямой линии. Du gehst zu der Linie, also zu der Startlinie. Ты согибаешь свои колени. Du gehst auf die Knie. Сгибаешь свои колени. Also du, also du gehst auf die Knie. Да, ты принимаешь эту стойку. Also du nimmst diese Haltung an. Потом опять свисток. Dann wird wieder ein Pfeifen ertönt. Приготовиться. Zu laut zu hören sein. Und dann bereitet euch vor. Чувствуешь твое сердце. Und dann fühlst du, wie dein Herz so pocht. Ты вдыхаешь глубоко и выдыхаешь. Du atmest tief ein, du atmest tief aus. Пытаешься успокоиться. Du versuchst, dich zu beruhigen. Ты концентрируешься на цели. Du konzentrierst dich auf dein Ziel. Внимание. Achtung. Ты наклоняешься вперед. Du beugst dich ein wenig nach vorne. Поднимаешь свою голову. Du hebst deinen Kopf hoch. Концентрируешься на цели. Konzentrierst dich auf das Ziel. Так, стоп. Stopp. А где финиш-то? Wo ist jetzt finish? Где финиш? Где финишная прямая? Wo ist diese Finish-Linie? А финишной линии нет. Aber die gibt's nicht. Просто бегите, да сколько хватит сил. Ihr sollt einfach rennen, so viel Kraft ihr habt. Вот кто-нибудь согласился бы участвовать на таких правилах? Würde jemand von euch zustimmen, bei solchen Regeln zu rennen? Вот просто бесцельно бежать. Einfach ziellos zu rennen. Без финиша. Ohne Finish. Насколько хватит сил? So viel Kräfte du hast. Пока ты не упадешь. Bis du halt umfällst. Ну как ты можешь выиграть, если у тебя нет цели? Aber wie kannst du denn gewinnen, wenn du kein Ziel vor dir hast? А ведь большинство людей так и живут. Aber die Mehrheit der Menschen leben ja so. Без цели. Ohne Ziel. Просто двигаются. Die bewegen sich einfach. И среди них немало христиан. Und unter ihnen sind nicht wenige Christen. Если ты хочешь выиграть награду в марафоне под названием «Жизнь», wenn du bei diesem Lebensmarathon eine Belohnung bekommen möchtest, gewinnen möchtest, получить награду при этом, und dabei noch einen Preis zu bekommen, тогда тебе нужно сконцентрироваться на цели, dann musst du dich auf das Ziel konzentrieren, чтобы тебя не было вот так, да? Damit es nicht bei dir immer so hin und her чтобы ты короткой ist, дорогой, sondern dass du den kürzesten Weg приближался к цели, dass du mit dem kürzesten Weg das Ziel erreichen kannst. Знаете, есть такая известная сказка. Es gibt ein bekanntes Märchen. Алиса в стране чудес. Alice im Wunderland. Да. Ну такая странная сказка. Es ist so ein seltsames Märchen. Но все-таки там есть много соли. Aber doch gibt es dort viel Salz. И вот там есть такой эпизод. Und da gibt es so eine Episode. Алиса подходит к распутью. Die Alice kommt zu dem Schneideweg. И видит там такого странного кота. Und sieht dort so einen seltsamen Kater. И она спрашивает его. Und sie fragt ihn. Какой дорогой мне дальше идти? Welchen Weg soll ich jetzt weitergehen? Ну, кот ей отвечает, в зависимости от того, куда ты хочешь попасть. Und der Kater antwortet ihr, kommt drauf an, wohin du gelangen möchtest. Алиса говорит, ну мне все равно куда. Und die Alice sagt, mir ist doch egal wohin. Ну, кот отвечает, ну тогда Und и не важно, какую ты дорогу выберешь. Dann antwortet der Kater ihr, dann ist es egal, welchen Weg du die auswählen wirst. Вы знаете, я прочитала. Wisst ihr, ich habe gelesen, что, кажется, 97% всех людей, dass es sich herausgestellt hat, dass 97% der Menschen живут вот точно по такой же установке, как Алиса. Leben genau nach dieser Einstellung, nach dieser Haltung wie die Alice. И только 3% und nur 3% всех людей von allen Menschen живут по жизни, идут по жизни целенаправленно. Gehen durch ihr Leben zielstrebig. И они не просто знают цель. Sie wissen nicht nur einfach ihr Ziel. Понимаете, ну, как бы мало знать цель. Versteht ihr, es genügt nicht nur das Ziel zu kennen. Но они также имеют стратегию, чтобы эту цель достичь. Aber sie haben auch eine Strategie, um dieses Ziel erreichen zu können. Есть разница. Gibt es einen Unterschied? И вот еще один эксперимент. Noch ein Experiment. Один исследователь насекомых. Ein Insektenforscher Его звали Джин Анри Фабр. Der hat Фабр geheißen. Mm-hmm. Он взял гусениц. Er hat Raupen genommen. И расположил их вокруг цветочного горшка вот так по кругу. Он hat sie um einen Blumentopf so im Kreis ausgelegt. Вот так, чтобы голова одной гусеницы касалась хвоста предыдущей. Dass der Kopf von einer Raupe an dem Schwanz von der anderen Raupe dran war. Вот в горшок он насыпал очень вкусной еды для них. Und im Blumentopf hat ein sehr leckeres Essen für sie reingelegt. И эти гусеницы образовали такой замкнутый круг. Und diese Raupen haben so einen geschlossenen Kreis gebildet. И гусеницы начали ползти вокруг цветочного горшка. Und die Raupen haben begonnen, um den Blumentopf zu kriechen. Ну как бы по идее они же чувствуют еду, чувствуют эти растения, они должны были ползти к ним. Also normalerweise müssten sie ja riechen das Essen und eigentlich müssten sie in den Blumentopf hineinkriechen. Но эти гусеницы колесили и колесили. Aber diese Raupen, die sind immer im Kreis rumgekrochen. Как вы думаете, как долго? Was denkt ihr, wie lange? 7 дней и ночей. 7 Tage und 7 Nächte. Они ползли за хвостом впереди ползущей гусеницы. Sind sie dem Schwanz der vorderen Raupe hinterhergekrochen? Пока не сдохли от голода. Bis sie verhungert sind. Вы знаете, у многих людей, wisst ihr, bei vielen Menschen, происходит тоже нечто подобное. Geschieht auch etwas Ähnliches. Мы часто путаем деятельность с целенаправленным движением. Manchmal verwechseln wir das geschäftige Treiben mit der zielstrebigen Bewegung. Мы вроде бы что-то делаем. Irgendwie machen wir etwas. Как-то суетимся. Irgendwie sind wir ständig in der Hektik. Вот день за днем, день за днем. Tag ein, Tag aus. 2020. 2020. 2021. 2021. 22. 22. 30. Мы стареем. Wir werden älter. Время летит. Die Zeit fliegt vorüber. Да, мы заняты. Ja, wir sind ziemlich beschäftigt. Мы заняты. Wir sind beschäftigt. Но в каком направлении мы движемся? Aber in welche Richtung bewegen wir uns? Приближаемся ли мы к цели? Nahen wir uns an unser Ziel? Или, может быть, мы, знаете, вот как хомяк в колесе, да, видели? Oder sind wir vielleicht wie ein Meerschweinchen, das in einem Kreis rumläuft? Ну, как бы движение тоже есть. Also, es gibt ja eine Bewegung. Но смысла никакого, кроме потерянных калорий, нету. Aber es ergibt überhaupt gar keinen Sinn, außer dass man ein paar Kalorien verloren hat. Mm-hmm. И вопрос такой. Und die Frage stellt sich, в каком направлении ты движешься? In welche Richtung bewegst du dich? Есть ли у тебя цель? Hast du ein Ziel? Есть ли у тебя стратегия? Hast du denn eine Strategie? Ты знаешь Господа? Kennst du den Herrn? В принципе, ты знаешь цель. Also im Prinzip kennst du ja das Но Ziel. Есть ли у тебя стратегия, как достичь этой цели? Aber hast du denn eine Strategie, wie du dieses Ziel erreichen kannst? Вы знаете, если мы не ставим для себя цели, wisst ihr, wenn wir für uns keine Ziele stellen, если мы ни к чему не стремимся, wenn wir nach nichts streben, то мы легко попадаем в вот такое инертное состояние. Dann gelangen wir sehr leicht in so einen passiven Zustand. Когда вот поток жизни, он просто несет нас. Wo diese Flut des Lebens uns einfach treibt. И мы набиваем свои шишки. Ja, und wir fallen. И, может быть, не совсем так все происходит, как нам хотелось бы. Und es geschieht nicht immer so, wie wir es gerne hätten würden, wollen. Но мы вот в этом потоке находимся. Aber wir sind in dieser Flut. И вы знаете, это очень опасно. Wisst ihr, es ist sehr, sehr gefährlich. Особенно для христианина. Besonders für einen Christen. Потому что твое призвание светить. Denn deine Berufung ist zu leuchten. А не плыть по течению. Und nicht nur einfach im Fluss mit den anderen dabei zu sein. Потому что у этого вот инертного человека, скажем так. Denn bei так, diesem пассивен Menschen, der mitgeht einfach. У него нет способности мыслить самостоятельно. Der hat keine Fähigkeit, selbstständig zu denken. Отстаивает свои принципы. Oder seine Prinzipien zu verteidigen. Следовать своим идеалам. Oder seinen Idealen zu folgen. Mm-hmm. Und такой, как бы, вот он, амёба такая, да, идёт also по жизни. Der ist wie ein lebloses Ding. Вот на такого человека невозможно положиться. Auf so einen Menschen kann man, ist unmöglich, sich zu verlassen. Weißt ihr, им можно манипулировать. Wisst ihr, man kann diesen Menschen manipulieren. Так как мы сейчас даже наблюдаем наше время. Wo wir jetzt auch in unserer Zeit beobachten können. Знаете, сколько народов впало из-за бесхребетного, беспринципного лидера. Wisst ihr, wie viele Völker zerstört worden sind, weil sie einen rückgratlosen und prinziplosen Leiter hatten? Mm-hmm. Вот Бог избрал Саула. Gott hat zum Beispiel Saul ausgewählt. Er hat ihn auserwählt, Leiter zu sein, damit er sein Volk führt. Dass er auf seinem Beispiel denen zeigen kann, wie man Gott dient. Aber Saul hat diese Aufgabe nicht geschafft. Warum? Aus welchem Grund? Потому что у него не было принципа. Weil er keine Prinzipien hatte. Он больше был сконцентрирован на себе, чем на Боге. Er war eher auf sich konzentriert als auf Gott. Вы знаете, вот мы читаем историю про Саула и Давида. Also wir lesen ja Geschichten von Saul und über den David. Они очень интересных много. Das sind sehr interessante Geschichten. Es gibt viele davon. Еще одна такая маленькая история. Und es gibt noch so eine kleine Geschichte. Да, как один помазанник Божий, Саул, wie ein gesalbter Gottes, der Saul, гоняется по горам за другим помазанником Божьим, Давидом. Rennt dem anderen gesalbten Gottes, dem David hinterher. И вот он гоняется за ним. Also so rennt er ihm hinterher. И потом прошло время, он устал. Und da kam dann die Zeit, wo er müde geworden ist. И все заснули. Alle sind eingeschlafen. И царь, и охрана его, все спят. Der König und seine Bewacher, alle schlafen. И приходит Давид, und dann kommt der David со своими людьми, mit seinen Leuten, и он отрезает край его одежды. Und er schneidet einen Teil von seinen Kleidung ab. А если бы это был враг, und wenn es ein Feind wäre, тогда бы Саул, он же был бы не жилец, правда? Dann würde Saul das nicht überleben, oder? Но похоже, что как будто Саул вообще любил так поспать, расслабиться. Aber so wie es aussieht, dass der Saul sehr geliebt hat, zu schlafen und sich mal zu entspannen, öfters. Он стал таким беспечным, таким ленивым, что ли. Er ist so sorglos geworden, oder kann man schon sagen, faul geworden. Да, Бога забыл. Er hat Gott vergessen. Храм забыл. Er hat den Tempel vergessen. Писание забыл. Er hat die Schrift vergessen. Как, откуда Бог его взял, забыл. Er hat vergessen, wo ihn Gott rausgezogen hat. Вы скажете, как Бог мог его избрать? Und dann könnt ihr vielleicht euch fragen, wie konnte Gott ihn überhaupt auswählen? Kann denn Gott sich irren? Нет, Бог не может ошибаться. Nein, Gott kann sich nicht irren. Но человек может меняться. Aber der Mensch kann sich verändern. И вот Саул стал беспечным. Und der Saul wurde sorglos. Наступил уже час пробудиться нам от сна. Und es ist Zeit gekommen, dass wir aufwachen. Предупреждает нас апостол Павел. Warnt uns der Apostel Paulus. Духовный сон, он опасен. Ein geistlicher Schlaf ist sehr gefährlich. Почему? Aus welchem Grund? Потому что написано, что враг приходит ночью, как тать. Denn es steht geschrieben, dass der Feind kommt wie ein Dieb in der Nacht. Почему ночью? Wieso nachts? Почему ночью? Wieso denn nachts? Да потому что все спят. Weil in der Nacht alle schlafen. Бери их тепленькими, вот они, пожалуйста. Du kannst alles nehmen, was du willst. Die werden sich nicht wehren. Мы знаем много случаев, даже из Библии. Wir wissen viele Fälle sogar aus der Bibel. Когда человек или даже враги Израиля были поражаемы во сне. Wo Menschen oder sogar Feinde von Israel im Schlaf getötet worden sind. Сон дезориентирует и расслабляет. Denn der Schlaf nimmt dir die Orientierung weg und entspannt dich oder bringt dich, ja, macht dich faul. Вот спящий человек, представьте себе, да, спит человек. Also stellt euch vor, ein Mensch, der schläft. Да. Он, что он? Он не видит опасности. Er sieht die Gefahr nicht. Он не может сопротивляться. Er kann sich nicht wehren. Он не может защищаться. Er kann sich nicht verteidigen. Он не может нападать. Er kann dich nicht angreifen. Он не может сражаться. Er kann auch nicht kämpfen. Он не молится. Er betet nicht. Приходит враг. Dann kommt der Feind. И внезапно поражает его. Und plötzlich überfällt er ihn. Беспечность. Die Sorglosigkeit. Скажи беспечность. Sag mit mir Sorglosigkeit. Это когда кажется, что у тебя времени впереди еще очень много. Das ist der Zustand, wo du dir einbildest, dass du noch so viel Zeit hast. Но написано. Aber es steht geschrieben. Что люди будут говорить мир и безопасность. Dass die Menschen sagen werden, es ist Frieden, es ist alles gut. Но тогда внезапно постигнет их пагуба. Aber dann wird plötzlich über sie ein Leid kommen. И вы знаете, в словаре «беспечный человек» Und wisst ihr, in der Wikipedia steht da über einen sorglosen Menschen очень интересное определение. Eine sehr interessante Bestimmung. Это беззаботный. Das ist ein Mensch, der sich um nichts kümmert oder nichts sorgt. Легкомысленный. Der ist oberflächlich. Неосторожный. Der ist nicht vorsichtig. Не задумывающийся о возможных последствиях своих действий. Der sich keine Gedanken macht über die Folgen seiner Handlungen. Он легко попадает в беду. Er gerät leicht in irgendeine Schwierigkeit. Беспечность лишает человека знаний. Sorglosigkeit nimmt dem Menschen das Wissen. И не дает развиваться. Und gibt ihm keine Chance, sich weiterzuentwickeln. Ну и так далее. Und so weiter. Вау. Вау. Не так уж это и безобидно. Es ist nicht so ganz ungefährlich. Mhm. Вот психологическая установка беспечности проста. Und die psychologische Einstellung von der Sorglosigkeit ist ganz einfach. Все как-нибудь само устроится, уладится. Also es wird alles auf gut Glück sich einrichten. Авось. Und einstellen. Выплыву, да? So ungefähr, es wird schon irgendwie. Наша любимая русская авось. Also so irgendwie. Я не знаю, есть ли в немецком языке такое, такое понятие. Also ich weiß nicht, wie, ob es im Deutschen so eine, so einen Spruch gibt может dafür. Может быть, ну, на иранском есть, я не знаю. Vielleicht gibt es auf Iranisch so, eine, so, so einen Spruch. Okay. Но если мы будем, например, читать 24-25 главу от Матфея. Aber wenn wir Kapitel 24-25 von Matthäus lesen werden. Мы видим, как Иисус он говорит о беспечности. Wir lesen dort, wie Jesus über diese Sorglosigkeit spricht. И он говорит, что это опасно. Und er spricht davon, dass es sehr gefährlich ist. Это опасно. Dass es sehr gefährlich ist. Иисус говорит. Und Jesus spricht. Бодрствуйте, потому что не знаете, когда придет день Господень. Wacht, denn ihr wisst nicht, wann der Tag des Herrn kommt. А придет он, как во дни Ноя. Und er kommt wie in den Tagen von Noah. Люди ели, пили, веселились. Die Menschen haben gegessen, haben Spaß gehabt und so weiter. А потом внезапно пришел потоп и всех истребил. Und plötzlich kam die Flut und hat alle vernichtet. Пять мудрых, пять неразумных дев. Es gab fünf Weise und fünf törichte. Все ожидали жениха. Alle haben auf den Bräutigam gewartet. Но у пяти неразумных не хватило масла. Aber bei den fünf törichten Jungfrauen hat das Öl gefehlt. И они не дождались. Und sie haben nicht geschafft abzuwarten. Их светильники погасли. Und ihre Leuchter sind waren weg. Also die haben nicht mehr geleuchtet, erlischt. И они не смогли пойти на брачный пир. Und sie haben nicht mehr geschafft auf das Brautfest zu kommen. Беспечность. Diese Sorglosigkeit. Которая надеется. Die hofft. Что все успеется. Dass irgendwie alles noch rechtzeitig kommen и wird. И жить, и любить. Das Leben, das Lieben. И справиться. Oder sich zu verändern. Помечтать, подремать. Etwas zu dösen, etwas zu träumen. Понимаете, это страшная иллюзия. Versteht ihr, das ist eine gefährliche und schreckliche Illusion. Это только кажется, что времени в запасе много. Man denkt sich nur so, dass man noch so viel Zeit auf Vorrat hat. Я уж не говорю о том, сколько возможностей упускает такой человек. Es gibt ja noch so einen Spruch oder egal, also den Menschen fehlt ja noch, die Menschen verlieren noch so viele Möglichkeiten. Иисус предупреждает нас, und Jesus warnt uns, чтобы мы не были беспечными, damit wir nicht sorglos sind, и неразумными, und auch, dass wir nicht töricht sind. Потому что в результате беспечия, dann als Resultat von der Sorglosigkeit, многие люди, viele Menschen, окажутся не готовыми предстать пред Богом достойно. Werden nicht mehr fähig sein, würdig vor dem Herrn treten zu können. И они не смогут войти в его вечное присутствие. Und sie werden nicht schaffen, in seine ewige Gegenwart reinzukommen. Есть еще и другое место Писания. Es gibt noch eine andere Bibelstelle. Matthäus 6:34. Здесь написано: «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем». Довольно для каждого дня своей заботы. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigene Schwierigkeit mit sich bringt. Как бы кажется на первый взгляд, что, ну, Иисус говорит о беспечности, да? Also es scheint so, dass Jesus hier über die Sorglosigkeit spricht. Ну, там, не заботьтесь, не переживайте. So ungefähr, macht euch keine Sorgen, kümmert euch nicht. Да, можете побездельничать, да? Ich könnte ein wenig mal faulenzen. Но это не так. Aber das ist nicht so. Иисус здесь подчеркивает. Jesus unterstreicht hier. То, что ты можешь сделать сегодня, делай. Das, was du heute erledigen kannst, mach das. Но не переживай о будущем. Aber sorg dich nicht um die Zukunft. Не переживай. занимай. Sorg dich nicht. Не беспокойся. Du sollst dir keine Sorgen machen. Тебе не стоит переживать о будущем. Du brauchst dich nicht zu kümmern um, also beziehungsweise Sorgen um die Zukunft. Потому что Бог, Он распланировал для тебя все твои дни. Denn Gott hat alle deine Tage für dich geplant. Твое будущее Его в руках. Deine Zukunft ist in seinen Твоя Händen. Твоя задача просто жить по Его воле. Und deine Aufgabe ist ganz einfach, nur nach seinem Willen zu leben. Тогда будет happy end. Und dann gibt es ein happy end. Amen. Твоя, не бойся, будущее Господь уже там. Du sollst dir keine Angst haben vor deiner Zukunft, der Herr ist bereits dort. Amen. Научись просто доверять Ему свои дела и планы каждый день. Lerne einfach deine Pläne und all das, was du hast, so ihm anzuvertrauen. Например, когда ты стоишь перед выбором. Zum Beispiel, wenn du vor einer Wahl stehst. О, сегодня среда. О, heute ist ein Mittwoch. Молитвенное собрание. Heute ist Gebetsgottesdienst. Я так устал после работы. Oh Mann, ich bin so müde nach der Arbeit. О, я останусь дома. Oh, ich bleib lieber daheim. Или другой пример. Oder noch ein anderer Beispiel. О, сегодня среда. О, oh, heute ist Mittwoch. Молитвенное собрание. Gebetsgottesdienst. А мне еще надо декларацию доходов финансам приготовить. Und ich muss noch meine Einkommensteuerbescheinigung machen. И вот и так. Лежишь на диванчике и думаешь. Und so liegst du auf deiner Sofa und denkst so nach. Ну, церковь каждую неделю. Oh, die Gemeinde ist doch jede Woche. А здесь, ну, мне как бы горит, мне надо быстрее отправить. Aber hier brennt doch alles, ich muss das schnell abschicken. Останусь дома. Ich bleib lieber daheim. Закончу все это дело. Und mach das Ganze zu Ende. А в результате получается. Im Resultat. Что ты как бы и декларацию эту не закончил, ни перерасчета не смог сделать. Du hast nicht geschafft, deine Einkommenssteuererklärung zu machen. И в церковь не попал. Und konntest nicht in die Gemeinde. А вдруг это была бы такая вот судьбоносная встреча und с wenn Богом. Und wenn es ein schicksalhaftes Treffen mit dem Herrn gegeben hätte an diesem Mittwoch? Вы понимаете, вот Саул. Versteht ihr? Der Saul zum Saul, Beispiel. Он пошел искать ослиц. Der Saul ging, um die Eselinnen zu suchen. Он ослиц пошел искать. Der ging, um die Eselinnen zu suchen. Он ничего не подозревал. Er hat nichts geahnt. А вернулся помазанным в цари. Und kam zurück als ein gesalbter König. Откуда ты знаешь? Может быть, вот именно сегодня, вот вечер, в среду, Бог хочет встретиться с тобой. Denn woher weißt du? Vielleicht will Gott genau an diesem Mittwoch mit dir treffen. Знаете, когда мы понимаем, что наша жизнь запланирована им, versteht ihr, wenn wir begreifen, dass unser Leben durch ihn verplant und geplant ist, когда все мои дни сочтены у него, dass alle meine Tage bei ihm gezählt sind, когда он знал мое зачатие, он знает мой конец, dass er gewusst hat, wann ich geboren bin, wann ich sterben werde, знаете, совсем не трудно жить осознанно, versteht ihr, dann ist es nicht mehr so schwer, so bewusst zu leben. Но наш стресс. Aber unser Stress, наша суета, unsere Hektik, вот это беспечие, diese Sorglosigkeit, оно мешает нам любить Господа всем своим сердцем. Das hindert uns, unseren Herrn mit unserem ganzen Herzen zu lieben. Мешает нам посвящаться ему. Er stört uns und hindert uns, uns ganz hinzugeben. Обновляться. Uns zu erneuern. Жить в своем призвании. Und in seiner Berufung zu leben. Кто-то понимает, о чем я говорю? Versteht jemand von euch, wovon ich spreche? Okay, спасибо. Okay, danke schön. Знаете, в том городке, где мы живем, wisst ihr, in der Stadt, wo wir leben, каждый год проходит международный триатлон. Findet jede Stadt ein internationaler Triathlon statt. Ага. И вот под вечер, когда вот эти вот бегуны там бегут все. Und wenn es bereits abends ist und alle Läufer laufen, знаете, там сотни. Wisst ihr, das sind hunderte von davon. Они уже еле ноги волочат, они уже не видят ничего перед собой. Die haben schon keine Kraft mehr, die sehen schon vor sich nicht mehr, die schleifen einfach nur schon ihre Beine hinter sich her. Да, и у меня возникает всегда вопрос. Und bei mir kommt immer so eine Frage. Зачем? Wozu? Зачем? Wozu? Тебя никто не знает. Keiner kennt dich. Вас тут сотни. Ihr seid hier hunderte. Ну, okay, если ты выиграешь, может, узнают. Ja, okay, wenn du gewinnst, dann wirst du bekannt werden und man schreibt über dich in der Zeitung. Ну, зачем? Aber wozu? Так себя мучить. Wozu muss man sich so quälen? Вот апостол Павел, он, знаете, как всегда, зрит в корень. Also der Apostel Paulus, der schaut immer in die Tiefe. Давайте мы 1 Коринфянам 9:24-27 прочитаем. Lass uns mal aus 1. Korinther 9:24-27 lesen. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. Ihr kennt das doch. Von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf alles, auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt? Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Ich laufe und habe dabei das Ziel klar vor Augen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen, denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst als untauglich ausscheiden. Wow. Wow. Philipper 3,14 читаем. Aus Philipper 3,14 lesen wir. Давайте мы вместе прочитаем. Lass uns das mal gemeinsam lesen. Okay. Okay. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, Давай um den... Давай мы вместе прочитаем, медленно, okay? Ja, Давай, читай. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Dazu hat dich Jesus Christus berufen. К этому призвал тебя Господь. Dazu hat dich Jesus Christus berufen, der Herr. Okay. К чему стремится апостол Павел? Zu was strebt der Herr, der Paulus? К почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Er strebt danach, um den Siegespreis zu erlangen, zu gewinnen, um das Leben in Gottes Herrlichkeit. Не просто какую-то почесть. Also nicht nur einfach irgendein Preis oder Anerkennung. Ну, почести высшего звания. Sondern das ist eine Anerkennung des Höchsten. Что это за звание такое? Was ist das für ein Siegespreis? Вот что для тебя является высшей почестью? Was ist für dich die größte Ehre? Ehre? Ну, канцлер пожмет тебе руку. Also Kanzlerin zum Beispiel drückt dir die Hand. Это покажут во всех новостях. Und das wird überall in den Nachrichten erscheinen. Назовут твое имя, все увидят. Man wird deinen Namen nennen und jeder wird dich sehen in Deutschland. Ну, может быть, я не знаю, там в голливудском фильме сняться с каким-то голливудским актером. Oder vielleicht irgendwo im Hollywood-Film dabei zu sein. Да. Ну вот Павел здесь пишет. Aber der Paulus schreibt hier. Что для него это звание? Also für ihn ist diese Ehre, это высший почет. Das ist die höchste Ehre, быть детем Божьим, Gottes Kind zu sein, быть гражданином Божьего царства, der Bürger von dem Reich Gottes zu sein. И сегодня ты есть это. Und heute bist du das. Ты дитя Божье. Du bist das Kind Gottes. Ты гражданин Божьего царства. Du bist der Bürger von dem Reich Gottes. Halleluja. Halleluja. И Павел понял все преимущества этого. Und der Paulus hat die ganzen Vorteile von dem verstanden. Давайте мы еще прочитаем Филиппийцам 3:7-11 стих. Lass uns noch aus Philippa 14 die Verse 7 bis 11 lesen. 3:7-11, да? Also 3, Philippa 3. 7:11. 7 bis 11, ja. Okay. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не за своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich alles nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt, ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ich will ihn immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie Jesus Christus am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Oh, mein Дух захватывает, когда я читаю такие слова. Das erfüllt so meinen Geist und mein Herz, wenn ich diese Worte lese. Бог тебя избрал. Gott hat dich auserwählt, чтобы ты познал его. Damit du ihn erkennst und kennenlernst. Wow! Wow! Wow! Посмотри на окружающий мир. Schau mal um dich herum auf die Welt. Посмотри на окружающих людей. Schau mal um die Menschen in deiner Umgebung. У людей столько проблем. Die Menschen haben so viele Probleme. Особенно сейчас вот в это время. Besonders zur heutigen Zeit. С этим Lockdown. Mit diesem Lockdown. С этими масками вообще непонятно, что там с нами делают. Mit diesen Masken ist es überhaupt unverständlich, was sie so alles mit uns machen. Кто-то болен jemand и умирает без надежды. Jemand ist krank und stirbt ohne Hoffnung. У кого-то муж алкоголик, дети наркоманы. Bei jemand ist der Mann Alkoholiker und die Kinder drogenabhängig. Люди в депрессии. Die Menschen sind in der Depression. Но не ты. Aber nicht du. Но не ты. Aber nicht du. Не ты. Aber nicht du. Знаешь, как много людей. Weißt du, wie viele Menschen хотят иметь то, что имеешь ты. Wollen das haben, was du hast. Твою веру. Deinen Glauben. Твою радость. Deine Freude. Твои взаимоотношения с Богом. Deine Beziehung mit dem Gott. Ты рожден свыше. Du bist von oben neu geboren worden. Ты помазан Господом. Du bist gesalbt vom Herrn. У тебя есть Его Святой Дух. Du hast in dir seinen Heiligen Geist. У тебя есть Его обетование. Du hast seine Verheißungen. У тебя есть церковь, братья и сестры, ты не одинок. Gemeinde. Папочка на небесах с тобой, он любит тебя. Dein Papa im Himmel liebt dich und ist bei dir. Мне продолжать? Soll ich weitermachen? Я думаю, я до конца прям проповедь сейчас буду продолжать вот так. Ich würde auch bis Ende der Predigt so weitermachen. Ты под Божьей защитой. Du bist unter dem Gottesschutz. Это так много. Das bedeutet so viel. Это und es ist so viel. Так много. Es ist so viel. Знаете, сколько людей хотели бы верить, но они не могут. Weißt du, wie viele Menschen glauben würden, aber sie können nicht. Они не могут. Sie können nicht. Они хотели бы иметь твои благословения. Sie würden gerne deine Segnungen haben. Но они не могут. Aber sie können das nicht. Но у тебя есть так много. Aber du hast so viel. Цени это. Schätze es. Береги это. Bewahre es. Не разбрасывай это вот так вот, знаете, как бы, ну. Und schmeiß das nicht einfach so um dich herum. Вы знаете, дьявол, он постоянно пытается врать нам. Знаете, der Teufel versucht immer uns zu belügen. Что ты чего-то не имеешь. Dass dir etwas fehlt. Что ты не справишься. Dass du es nicht schaffst. Что Бог там тебе чего-то не додал. Dass Gott dir etwas nicht gegeben hat, was du dir so gerne wünschst. Вы знаете, дьявол, он постоянно пытается украсть нашу веру. Знаете, der Teufel versucht immer unseren Glauben uns zu stehlen. Украсть нашу радость. Unsere Freude uns zu stehlen. Он дает нам какие-то обманчивые ощущения. Er gibt uns irgendwelche lügenhafte Empfindungen, вот когда, falsche Empfindungen. Когда мы ведемся вот на эти ощущения, und wenn wir von denen uns leiten lassen, вот тогда дьявол, у него получается сместить наш фокус с Иисуса на наши проблемы. Dann schafft es der Teufel, unseren Fokus von Jesus abzulenken auf unsere Probleme. Ты понимаешь меня? Тебе надо стоять в вере. Verstehst du? Du musst im Glauben stehen. Тебе надо держаться за Слово Божье. Du musst dich an das Wort Gottes halten. Тебе нужно держаться за обетование. Du musst dich an die Verheißungen Gottes halten. Тебе нужно иметь перед собой вот эту цель. Du musst vor dir dieses Ziel haben. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Помни. Denke dran. Что дьявол? Dass der Teufel, он профессиональный вор и лгун. Er ist ein professioneller Dieb und ein professioneller Lügner. И он постоянно пытается нас обокрасть. Und er versucht jedes Mal und zu jeder Zeit uns zu bestehlen. Но апостол Павел, aber der Apostel Paulus, знал секрет силы. Er kannte das Geheimnis der Kraft. Еще раз Филиппийцам 3:8. Also nochmal Philipper 3:8. Я все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса. Dann ist es mir klar geworden, gegenüber dem unvergänglichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Нет, я все почитаю, читаю. По-моему, не тот стих. Das ist dann Vers 7. Dann ist das Vers 7. Aber seit ich Christus kenne, ist das für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Я все почитаю, читаю. Es ist alles für mich wertlos. Он был сфокусирован на цели. Er war fokussiert auf das Ziel. Я хочу познать его и силу воскресения его. Ich will ihn erkennen und ich will die Kraft der Auferstehung verstehen. Познать его и силу воскресения его. Und ich möchte die Kraft der Auferstehung und ihn selber erkennen. Und когда Павел пишет, хочу познать. Wenn der Paulus schreibt, ich will erkennen. Знаете, это не значит, что ну просто хочу познакомиться. Wisst ihr, das bedeutet nicht nur einfach etwas kennenlernen. Ну, узнать характер, там вкусы. Also das Charakter, den Charakter zu erkennen, zu kennenzulernen oder Geschmack. Да? О, здесь вот это вот слово хочу познать. Und dieses Wort hier, ich will erkennen, означает познать лично. Bedeutet persönlich zu kennen. То есть иметь какое-то свое личное переживание, свое личное познание вот этой личности. Das bedeutet eine Offenbarung oder Erkenntnis zu bekommen von dieser persönlichen von der Person. И вот это знание, оно как бы распространяется на все сферы личности Господа. Und dieses Wissen, das verbreitet sich auf alle Sphären der Persönlichkeit des, von Jesus Christus. Вот не только вкусы. Also nicht nur, was den Geschmack anbetrifft. Да, предпочтения. Oder Vorzüge. Но также мотивы его действий. Aber auch die Motive von seinen Handlungen. Ход его мыслей. Den Gang seiner Gedanken. Его мечты. Seine Träume. Его желания. Seine Wünsche. Вы знаете, у нас у всех, ну, много друзей, скажем так, да? Also ну, wir haben alle viele Bekannte oder Freunde. Да, но очень мало есть таких один или два человека, которым ты можешь открыть свою душу. Aber es gibt nur ein, zwei Menschen, wo du deine Seele ausschütten kannst. Такая личность, с которой у тебя может быть душевный обмен происходить, которым ты можешь открыть вот свое сердце. Das ist so eine Person, wo du so einen seelischen Austausch haben kannst, wo du dich öffnen kannst. И вот Павел здесь как раз имеет в виду, что я хочу иметь вот такие отношения, так познать, чтобы мы с Господом могли открыть друг другу сердце. Und der Paulus sagt, ich möchte solche Beziehungen haben, wo ich mit dem Herrn so eine Beziehung haben kann, wo ich Herzensaustausch habe. Ich möchte die Kraft der Auferstehung verstehen. In dem Vers 10 lesen wir das. Für den Paulus war die Auferstehung nicht nur irgendein historisches Ereignis. Он видел в нем источник, свой источник силы, как христианин. Er hat darin seine Quelle als Christ gesehen. Вы смотрите, первое. Das erste. Я себе три пункта всего пометила. Ich habe mir nur drei Punkte vermerkt. Иисус пострадал за грехи людей. Jesus hat gelitten für die Sünden der Menschheit. Он умер и воскрес. Er ist gestorben und ist auferstanden. И этим он показал, насколько мы были важны для Бога. Und dabei hat er gezeigt, wie wichtig wir sind für Gott. И своим воскресением. Und durch seine Auferstehung. Он утвердил победу над грехом и смертью. Hat er den Sieg gefestigt über den Tod und der Sünde. Ад, где твое жало? Und er sagt, Hölle, wo смерть, ist где твое жало? Er sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Ад, где твоя победа? Hölle, wo ist dein Sieg? Halleluja! Halleluja! Иисус победил. Jesus hat gesiegt. Okay, второе. Also das Zweite, воскресение Иисуса, die Auferstehung von Jesus, это гарантия вечной жизни с Господом. Das ist die Garantie von dem ewigen Leben mit Jesus Christus. В его присутствии. In seiner Gegenwart. И вот Слово Божие обещает нам. Und das Wort Gottes verspricht uns. Иисус воскрес. Jesus ist auferstanden. Воскреснем и мы. Und wir werden auch mit auferstehen. Да, это его обетование. Das ist seine Verheißung. Аминь. В нем Amen. Наша победа. In ihm ist unser Sieg. И третье. Und das Dritte. Воскресение Иисуса. Die Auferstehung von Jesus Christus гарантирует нам, гарантiert uns, что и в жизни, dass auch im Leben, и в смерти, wie auch im Tod, и после смерти, und auch nach dem Tod, Он всегда будет с нами. Wird er immer bei uns sein. И ничто не сможет разлучить нас с ним. Und es kann und wird uns nichts von ihm scheiden. Давайте мы из Римлянам 8:33-39 прочитаем. Я не могу молчать. Ich kann nicht schweigen. Lass uns das aus Römer 8, die Verse 33 bis 39 lesen. Если ты пришел сюда вот со своей Библией, можешь пометить себе эти места. Also wenn du mit deiner Bibel hierher gekommen bist, dann vermerke dir diese Bibelstellen. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Читай, пожалуйста, Аня. Okay. Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst spricht sie von aller Schuld frei. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Jesus Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr. Er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er für jetzt vor Gott für uns ein. Aha. Ibo ja уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Und der Vers 38. Okay. Похлопаем по-русски сперва. Wir werden es dann mal russisch mal klatschen. Okay. Und jetzt kommen wir zum deutschen Klatschen. Da. Also Vers 38. Denn ich bin mir ganz sicher, weder Tod noch Leben, wegen Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt hat. Und jetzt zusammen. Danke, Herr, für deine Liebe. Und nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nichts. Sag mit mir nichts. Nichts und niemand. Amen. Amen. Amen. Какая цель у Павла? Welches Ziel hatte Paulus? Он говорит, er sagt, я хочу достичь того, ради чего достиг меня Христос. Ich möchte das erreichen, wozu mich der Herr erreicht hat. Вот когда Иисус повстречал Павла по дороге в Дамаск, als Jesus Paulus auf dem Weg nach Damaskus getroffen hat, вот Павел сразу понял. Paulus hat sofort verstanden. Он задает правильный вопрос: что я должен делать? Er stellt gleich eine richtige Frage: was soll ich tun? И он сразу понял. Und er hat sofort begriffen, что у Бога есть для него цель. Dass Gott für ihn ein Ziel hat. И он всю жизнь свою шел к этой цели. Und er hat sein Leben lang dieses Ziel verfolgt. Вот эти у Бога для каждого из нас есть определенная цель. Wisst ihr, für jeden von uns hat Gott ein bestimmtes Ziel. И Он дал тебе для этого таланты. Er hat dafür dir Talente gegeben. Он все тебе для этого дал. Er hat alles dir dafür gegeben. И в нашей жизни. Und in unserem Leben. Дорогие мои, в нашей жизни. Meine Lieben, in unserem Leben. Нет места беспечности. Gibt es keinen Platz für die Sorglosigkeit. Стремись к достижению той цели. Strebe nach diesem Ziel, ради которой достиг тебя Христос. Wozu dich Jesus oder wofür dich Jesus erreicht hat. Знаете, я сейчас закончила как раз вот очередное чтение Библии. Ich habe jetzt mein wiederholtes Mal die Bibel abgeschlossen zu lesen. Я читаю сначала и до конца. Ich lese es von vorne bis nach hinten, also знаете, bis zum Schluss. Вот чем чаще мы читаем Библию полностью, wisst ihr, je öfters wir die Bibel komplett lesen, тем полнее перед нами становится картина, desto vollständiger wird das Bild um uns. Вот эта картина взаимоотношения Бога и человека. Dieses Bild der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Вот знаете, это составляет склониться перед Богом. Wisst ihr, das bringt dich dazu, vor Gott sich zu beugen. Ты начинаешь понимать его. Du begreifst, du fängst ihn langsam zu verstehen. Чувствовать. Du fängst ihn an zu fühlen. И вот мы читаем. Und so lesen wir. Вот меня очень удивляет Божья верность. Mich wundert immer Gottes Treue. Вот мы читаем вначале там о сотворении. Wir lesen zuerst über die Erschaffung der Menschen. Да, потом там события с людьми развиваются. Dann gibt es Ereignisse zwischen der Menschheit. Потом там неверность его народа. Dann die Untreue von seinem Volk. Там пророки идут, псалмы, да. Dann kommen die Propheten, dann kommen die Psalmen. Потом Новый Завет. Dann das Neue Testament. И последняя книга Библии Откровение Иоанна. Und die letzte, das letzte Buch ist die Offenbarung von Johannes. Вы знаете, Бог запланировал все, прежде чем уж что-то начал творить. Wisst ihr, Gott hat alles vorher geplant, bevor überhaupt etwas passierte. И вот все эти тысячелетия. Und all diese Jahrtausende. Он планомерно вёл к исполнению своих планов. Hat er planmäßig dahin geführt, dass auch seine Pläne erfüllt werden. Знаете, это у нас с вами мнение может меняться в процессе. Wisst ihr, bei uns kann sich unsere eigene Meinung im Prozess sich verändern. Ну, знаете, вот пришла такая новая гениальная идея, цак, поменял мнение, weißt du, да? Und plötzlich bekommst du so eine geniale Idee und du veränderst deine Meinung. Да, мы легко бросаем начатое. Wir lassen leicht etwas fallen, was wir begonnen haben. Тут, как бы, оправдание сразу есть. Und wir haben dafür gleich eine Rechtfertigung. А что это такого? Und was ist dabei? Ну, я просто не хочу это делать. Ich habe einfach keine Lust mehr, das zu machen. Mhm. Ну, окей. Если ты там начал образование, год-два проучился, бросил, начал что-то другое. Okay, wenn du irgendeine Ausbildung begonnen hast und du hast ein, zwei Jahre gemacht und dann hast du das aufgehört damit. Но, знаете, ведь точно так же предают друзей. Aber wisst ihr, genauso tut man seine Freunde im Stich lassen. Неверность в браке. Die Untreue in der Ehe. Ну, разлюбил. Ich lieb sie nicht mehr. Сердцу не прикажешь. Man kann seinem Herzen nicht befehlen. Настроение пришло другое. Dann kommt eine andere Stimmung auf. И человек готов поменять все на свете. Und der Mensch ist bereit, alles auf der Welt zu verändern. Но Бог не так. Aber Gott ist nicht so. Бог не так. Gott ist nicht so. Он верный. Er ist treu. До последней буковки. Bis zum letzten Buchstaben. Верный в своих планах. Er ist treu in seinen Plänen. В своих обещаниях. In seinen Versprechungen. В своей любви. In seiner Liebe. И он не меняет своего мнения, потому что ему пришла какая-то новая гениальная идея. Und er verändert seine Meinung nicht, weil er plötzlich eine neue geniale Idee bekommt. И он также ценит верность в людях. Und er schätzt genauso die Treue in den Menschen. Он ставит верность выше всех человеческих достижений и талантов. Er stellt die Treue über alle menschlichen Errungenschaften und Leistungen. И именно за верность Бог благословляет своих людей. Und genau für die Treue segnet Gott die Menschen. Так написано. So steht es auch geschrieben. Что верный человек богат благословениями. Dass ein treuer Mensch reich ist an Segnungen. И вы знаете, Слово Божие что говорит? Wisst ihr, was das Wort Gottes noch sagt? Не оставляй собрание своего, как у некоторых есть обычай. Verlasse deine Versammlungen nicht, wie es manch andere sich angewöhnt hat. Да? Потому что когда человек имеет такой странный обычай, dann wenn ein Mensch so eine seltsame Gewohnheit hat, вот, кстати, oder braucht, кстати, знаете, вот это вот слово не оставляй, вот в этом контексте, also wisst ihr eigentlich dieses Wort verlass nicht im Kontext heißt, оно имеет в виду, das bedeutet oder das meint, не в смысле, что, ну, вот, совсем вот оставить, как бы выбросить, да? Nicht etwas komplett verlassen oder etwas mal wegschmeißen. Оно имеет в виду, как бы отставить в сторону. Das meint so ungefähr an die Seite zu stellen oder in den Hintergrund zu rücken. То есть не то, что ты совсем это как бы выкидываешь, но nicht, dass du das ganz wegschmeißt, sondern dass du einfach das irgendwo neben dir dran legst. Und wenn ein Mensch so einen, ja, so einen seltsamen Brauch hat, да? Oder die Gewohnheit, что вот это собрание, dann zeigt er Gott, dass diese Versammlung оно не является в планке его, вот скажем так, в шкафу его приоритетов важным приоритетом. Dann zeigt er Gott, dass diese Versammlung in dem Schrank seine Prioritäten keinen Platz hat. Да? Ну, как бы это не важно для него. Das ist nicht so wichtig. Потому что у меня есть какие-то более важные вещи. Denn ich hab wesentlich wichtigere Dinge. И второе. Und das zweite. Когда человек оставляет собрание свое, wenn der Mensch seine Versammlung verlässt, он вскармливает свою неверность. Er nährt seine Untreue. То есть не так, что вот прям вот у него эта неверность прет из всех щелей, да? Das ist nicht so, dass die Treue aus ihm so raussprießt. Он начинает ее вскармливать. Sondern er nährt sie nach und nach. И вот этот обычай. Und dieser Brauch oder diese Angewohnheit. Он пускает корни в жизни человека. Zieht Wurzel in seinem Leben. Находит оправдание. Und er findet eine Rechtfertigung dafür. И вводит человека в заблуждение. Und bringt den Menschen in die, ja, in die Verführung oder in die Versuchung. Это опасно. Oder in, es führt in Irre. Und das ist sehr gefährlich. Это опасно. Das ist sehr gefährlich. Дорогие мои. Meine Lieben. Сейчас не время спать. Jetzt ist nicht die Zeit zu schlafen. Сейчас не время расслабляться. Jetzt ist nicht die Zeit sich zu entspannen. Не время вот как бы ублажать свою плоть, что ли. Es ist nicht an der Zeit, sein Fleisch ständig zu begünstigen oder immer nur Gutes zu tun für sich. Господь готовит свою невесту встречи с ним. Denn der Herr bereitet seine Braut zum Treffen mit ihm. Это произойдет внезапно, вот вдруг. Das wird plötzlich geschehen. Es wird augenblicklich geschehen oder plötzlich so, dass du es nicht erwartest. Знаете, вот мне, например, мне уже несколько раз Господь показывал вот это вознесение церкви, встречу с ним. Der Herr hat mir schon unzählige Male gezeigt, wie er seine Gemeinde entrückt. И знаете, это очень впечатляет. Und wisst ihr, das beeindruckt sehr. Это заставляет мое сердце трепетать. Und das bringt mein Herz zum ja zum Zittern. Это наполняет меня Божьим страхом. Das erfüllt mich mit Gottes Ehrfurcht. Я слышу также многие свидетельства других людей, которые тоже получают такое откровение от Бога. Und höre oftmals Erzählungen oder Zeugnisse von anderen Menschen, die das auch schon gesehen und erlebt haben. Weißt du, Бог готовит свою церковь к встрече с Ним. Weißt du, Gott bereitet uns, seine Braut, zum Treffen mit ihm. И время, оно очень обманчиво. Und die Zeit ist sehr irreführend. Оно очень быстро пролетит. Das verfliegt so schnell. И это произойдет. Und das wird geschehen. Внезапно. Das wird plötzlich geschehen. И мы все окажемся перед Божьим престолом. Und wir werden alle uns vor von dem Altar Gottes oder von dem Thron Gottes befinden. Понимаете, это не дело нашего выбора. Wisst ihr, das ist nicht die Sache von unserer Wahl. Это произойдет в любом случае. Das wird so oder so auf Рано jeden Fall geschehen. Рано или поздно. Früher oder später. Но это произойдет. Aber das wird geschehen. И мы повстречаемся с нашим Господом. Und wir werden unseren Herrn antreffen. И мы посмотрим его глаза. Wir werden in seine Augen sehen können. И тогда все твои вопросы просто отпадут. Und dann werden alle deine Fragen einfach so verschwinden. И мы читаем в Откровении 21:6. Я заканчиваю. Und wir lesen aus Offenbarung 2 oder 21. 21:6. И сказал мне: совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Und weiter sagte er: Alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und das O. Allen Durstigen werde ich das Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Mhm. Вот здесь сказано не просто я начало и конец. Hier steht nicht nur einfach geschrieben: Ich bin der Anfang und das Ende. Вот это слово конец. Dieses Wort das Ende означает не просто конец пути. Es bedeutet nicht einfach das Ende des Weges. Это слово означает цель. Dieses Wort bedeutet das Ziel. Финишную прямую. Das ist diese Ziellinie. Mm-hmm. Вот Иисус говорит. Und Jesus sagt hier. Я всему начало. Ich bin für alles ein Anfang. Я цель вашего пути. Ich bin das Ziel von eurem Weg. Все ко мне. Alles ist kommt zu mir. Все от меня и для меня. Alles ist von mir und für mich. У Бога есть замечательная судьба для тебя. Gott hat ein wundervolles Schicksal für dich. Замечательные планы. Er hat wundervolles Schicksal für dich und wundervolle Pläne für Позволь dich. Позволь ему открыть тебе свои планы. Erlaube ihm seine Pläne für dich zu offenbaren. И сделай свое сердце готовым следовать за его целью. Und mach dein Herz bereit, seinen Zielen zu folgen. Это сделает тебя счастливым. Das wird dich glücklich machen. Это сделает твою жизнь наполненной. Das wird dein Leben erfüllt machen. И в конце жизни. Und am Ende deines Lebens. Слышишь? Wirst du hören? Побеждающий наследует все. Derjenige, der siegt, wird alles erben. И я буду ему Богом. Und ich werde sein Gott sein. И он будет мне сыном. Und er wird mein Sohn sein. Давайте мы встанем, помолимся. Lass uns aufstehen und beten. Господь. Herr. Господь. Спасибо, что мы можем жить в твоем присутствии. Danke dir, dass wir in deiner Gegenwart leben können. Спасибо за твое слово. Danke dir für dein Wort. За твои обетования. Für deine Verheißungen. Ты так много нам дал. Du hast uns so viel gegeben. Мы защищены в тебе, Господь. Wir sind in dir sind wir geschützt. Мы сегодня богаты, Бог. Wir sind heute reich, Herr. Ты показал нам цель. Du hast uns das Ziel gezeigt. Наполнил нашу жизнь смыслом. Du hast unser Leben mit Sinn erfüllt. Господь, дай нам мудрость. Herr, gebe uns Weisheit. Чтобы нам не потерять эту цель. Damit wir dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Чтобы нам не быть беспечными. Damit wir nicht sorglos sind. Чтобы мы могли порадовать твое сердце. Damit wir dein Herz erfreuen können. Могли жить в своем призвании. Damit wir in unserem in unserer Berufung leben können. Господь, мы молимся сегодня. Herr, wir beten heute. Сожги нас твоим огнем. Zünde uns mit deinem Feuer an. Может быть, где-то что-то где-то погас этот огонь. Vielleicht ist dieses Feuer irgendwo erloschen. Может, пришла какая-то расслабленность. Vielleicht kam irgendeine Entspannung. Trägheit. Какая-то, может быть, беспечность какая-то пришла. Oder eine Sorglosigkeit kam her. Может быть, духовный сон. Vielleicht der geistliche Schlaf прошу, ist eingekehrt. Пробуди нас сегодня, Herr, ich bitte dich, erwecke uns heute. В твоей любви. In deine Liebe. В твоей любви. In deine Liebe. Ты готовишь нас встречи с тобою. Bereitest du uns auf dein Treffen vor. Господь, мы сегодня протягиваем к тебе наши руки. Herr, wir strecken unsere Hände heute zu dir. И мы открываем свои сердца для тебя. Und wir öffnen unsere Herzen heute für dich. Изменяй нас, Господь. Verändere uns, Herr. Вдохнови нас, Господь. Erbaue uns und inspiriere uns. Дай вот это откровение. Gib uns bitte diese Offenbarung. Чтобы познать, что есть почесть высшего звания в тебе. Damit wir erkennen können, was ist eben diese Ehre in dir. И чтобы понять вот эту цель, то, для чего ты нас избрал. Und dass wir dieses Ziel begreifen, wozu du uns erwählt hast. Wir wollen dich ehren, Herr. Und dich, наша жизнь, unser Leben, каждого из нас, von jedem von будет uns, отображать твою славу, soll deine Herrlichkeit spiegeln. И много плодов, und dass viele Früchte, совершаться через нас, sollen durch uns geschehen. Твою славу, zu deiner Ehre, Herr. Для твоей славы, Господь. Zu deiner Ehre und für deine Herrlichkeit, твоя Herr. Слава, Господь. Deine Ehre, Herr. Каждому из нас, in jedem von uns, мы поклоняемся. Wir beten мы dich поклоняемся. An. Wir beten dich an. Мы поклоняемся. Wir beten dich an, Herr. Мы поклоняемся. Wir beten dich мы an. Поклоняемся, wir beten dich an, Herr. Мы поклоняемся тебе. Wir beten dich an, своей Jesus. Жизнью, Бог. Mit unserem Leben, изменяй. Gott. О, Gott, la berias. Si preido chugere bare glai fermento la derias. Holy, holy, holy, holy glai. Крести Духом Твоим Святым. Herr, taufe mit deinem Heiligen Geist. Тот, кто не имеет еще этого погружения в Твой Святой Дух. Derjenige, der das Eintauchen in den Heiligen Geist noch nicht hat. Кто еще не имеет этой силы. Derjenige, der noch diese Kraft noch nicht hat. Дух Святой, сойди сейчас. Heiliger Geist, komm du jetzt runter. Дух Святой, сойди сейчас. Heiliger Geist, komm du jetzt runter. Во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesus Christus. Так, как Ты обещал. So wie Du versprochen hast. Фара регистра ла берри ора ла реграй. Kuramaria sorve graida tu galari fata. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Поклоняемся. Всемогущий Бог. Всемогущий. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Я думаю, что каждый из нас ich denke, jeder von uns получил сегодня много пищи для размышления. Hat heute viel Nahrung bekommen zum Nachdenken zu Hause. Пусть Божие откровение наполнит твою жизнь. Gottes Offenbarungen sollen dein Leben erfüllen. И сегодня пусть придет откровение в твою жизнь. Und heute soll diese Offenbarung in dein Leben kommen. Будьте благословенны. Seid gesegnet. Прославим его. Lass uns ihn verehren und verherrlichen.